Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren Podcast. Herzlich willkommen heute beim Abgefahren-Podcast der Episode Nummer 10. Und heute bin ich alleine, wobei so ganz alleine bin ich dann doch nicht. Nur Thomas und Axel, die sind heute nicht dabei. Wir haben heute eine Interviewfolge. Es geht um das Thema Mobile Office. Und wer jetzt beim Abgefahren-Podcast über das Mobile Office und also sprich Wohnmobile und mobil und arbeiten denkt, der denkt vielleicht an Homeoffice oder andere Dinge. Und genau darum wird's heute gehen. Und ja, ich bin nicht ganz alleine. Heute zu Gast habe ich den Fabian Schweikert. Und Fabian ist von der Firma Sunlight. Hallo Fabian. Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Ich freue mich total, dass du da bist. Tatsächlich habt ihr mich gekriegt vor einiger Zeit mit einem Teaser, wo es darum geht, mobil zu arbeiten. Und das Bild habe ich gesehen und wir sind dann relativ schnell ja auch in Kontakt gekommen und du hattest ja im Vorfeld schon mal was angedeutet und ich bin total gespannt, was ihr da jetzt habt und was die Zukunft bringt. Warum mich das Thema auch interessiert ist, eigentlich, ja, ich bin im Außendienst schon seit 1992 und im Homeoffice durch den Außendienst auch seit 1994. Also ich sag mal, ein alter Hase in dem Thema mobil arbeiten, zu Hause arbeiten, aber auch wieder von unterwegs. Ich habe im Service gearbeitet für die analytische Messtechnik, dann immer aber auch im Vertrieb und bin eigentlich auch immer wieder unterwegs gewesen. Also im Auto, im Hotel und sonst irgendwo. Naja, und seitdem ich Wohnmobil fahre, habe ich mir immer schon mal den Gedanken gestellt, beziehungsweise ist es auch schon mal vorgekommen, dass ich aus dem Mobil heraus gearbeitet habe. Und das Thema ist total spannend und so ein Wohnmobil ist fein, aber es fehlt so noch für das Büro so das ein oder andere extra. Und jetzt, sag ich mal einfach, kommst du ins Spiel. Wir sehen uns hier, also für die Podcast-Hörer, wir sehen uns hier auf dem Videokanal einfach. Und wenn ich mir das Bild so angucke, muss ich sagen, du bist mit Sicherheit gute 20 Jahre, wenn nicht sogar noch mehr jünger, als ich es bin. Von daher, erzähl mal, wo du herkommst und was du gemacht hast, bevor wir ins Thema einsteigen. Ja, sehr gerne. Um aufs Alter zurückzukommen, ich bin 29, habe gerade letzte Woche mein Marketingstudium in den Niederlanden abgeschlossen und habe das als Praxissemester absolviert bei der Firma Sunlight. Wer die Marke Sunlight bis dato noch nicht kennt, die gehört zur Konzerngruppe der Erwin Hümer Group. Also ich glaube, Hümer ist im Bereich von Reisemobilen nahezu jedem ein Begriff. Sunlight ist so mehr im Einsteigersegment, hat auch Fahrzeuge in den unterschiedlichsten Kategorien. Ja, dort schreibe ich oder habe meine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema New Work beziehungsweise dem Arbeitsplatz der Zukunft und das natürlich auch in Verbindung mit einem Reisemobil. Heißt, gibt es die Möglichkeit, zukünftig vielleicht einen Arbeitsplatz mit einem Fahrzeug oder Reisemobil zu verbinden und ortsunabhängig und naturnah zu arbeiten? Das war so mal der Grundgedanke des Ganzen. Parallel zu diesem Thema ist eine Idee entstanden, die zu Beginn eigentlich mehr ein Spaß war, sich aber relativ schnell dann deutlich weiterentwickelt hat. Heißt, Sunlight hat mir die Möglichkeit gegeben, aus dieser Idee einen Prototyp zu bauen. Prototypen, nachdem wir uns jetzt hier nur hören, versuche ich das mal kurz zu erklären. Das ist das Rad nicht neu erfunden, sondern den bestehenden Tisch in einem Reisemobil so umzufunktionieren, dass er zwei Funktionen hat. Heißt, zum einen natürlich als Esstisch fungiert, zum anderen aber auch einen nahezu vollwertigen Arbeitsplatz darstellt. Bedeutet, ich habe einen Klappmechanismus in diesen Tisch eingebaut, der die ursprüngliche Tischplatte in einem 90-Grad-Winkel nach oben klappen lässt. Auf der Unterseite dieser Tischplatte befindet sich ein zusätzlicher fester Monitor und ich habe so gesehen noch eine zweite Arbeitsplatte, die als ja, Schreibtisch funktionieren kann. Und diese Idee haben wir eben entwickelt und ja, vor ein paar Monaten eben auch, dadurch kamen wir ja ins Gespräch, gab es über diverse Online-Kanäle immer wieder ein paar Trigger und Sneak Peeks dieses Prototypen. Genau, und jetzt durften wir ihn endlich veröffentlichen. Ja, und ich bin sehr froh, dass wir dich quasi oder ziemlich als erstes, ich weiß gar nicht, ob wir die Ersten sind, die dich jetzt quasi im Interview haben. Wie sieht's da aus? Sind wir die Ersten? Ihr seid die Ersten. Kommende Woche ist das Mitarbeitermagazin der Konzerngruppe dran. Heißt, ihr seid wirklich Premiere. Ja, sehr schön. Ja, so soll das sein. So habe ich mir das vorgestellt. Nein, ich war sehr gespannt, als ich die Bilder gesehen habe. Und die ersten Bilder haben tatsächlich nicht allzu viel gezeigt. Und für alle, weil wir ja hier einen Audio-Podcast haben. Ja, das habt ihr gut gemacht. Und ich dachte, ich mache ja selber auch ein bisschen Marketing und sehr sinnvoll die Interessewecker da reingesetzt. Also das war schon, habt ihr gut gemacht. Also, klasse. Da wir ein Audio-Podcast sind, werden wir halt die Bilder auch auf der Webseite bei uns, beziehungsweise in dem Post von dieser Episode einfach mit verlinken, beziehungsweise reinbringen und natürlich den Link zu euren Pressemitteilungen packen wir mit rein, einfach damit man da ein bisschen sehen kann und auch den direkten Kontakt oder das direkte Bild sehen kann. Ja, wie bist du an Sunbird gekommen? Also wie hat sich das ergeben? Ja, grundsätzlich allein schon familiär beziehungsweise durch meine Eltern bedingt. Wir hatten schon seit geraumer Zeit immer mal wieder Reisemobile, Wohnmobile. Und meine Eltern tatsächlich haben aktuell auch einen Sunlight. Die Idee der Bewerbung ist eigentlich entstanden eben aufgrund von Corona und dem Pflichtpraktikum beziehungsweise dem Abschlusspraktikum meines Studiums. Um ehrlich zu sein, hatte ich keine Lust, dass vollkommen von zu Hause zu absolvieren und dachte mir, na, wie wäre es denn, wenn ich mir ein Unternehmen suche, das vielleicht die Flexibilität und die Mobilität bietet und sagt, du kannst dein Praktikum von überall machen und das Ganze aus einem Reisemobil oder Camper. Für so einen kurzen Zeitraum selbst einen Camper zu kaufen, war dann doch relativ aufwendig und so bin ich dann auf die Suche gegangen und habe mir überlegt, okay, welche Unternehmen könnten denn dafür in Frage kommen? Und ja, allein von der Art und Weise, wie Sunlight agiert, wie Sunlight kommuniziert, das Auftreten des Unternehmens passt definitiv zu mir und so bin ich zum Unternehmen gekommen und habe mich dort beworben. Cool. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin auch ein Sunlight-Fan und zwar gar nicht mal wegen der, oder doch auch wegen des Mobils. Ich meine, ich fahre selber einen. Das war sicherlich auch der Fokus, warum ich da mehr Informationen dann ja wahrgenommen habe, auch diese ganzen Previews und sowas. Aber ich mag das Fahrzeug und ich sehe es gar nicht mal als Einsteigerfahrzeug, sondern ich sehe es als ein Fahrzeug, was absolut modern ist, jung ist. Gut, ich bin nicht mehr jung, aber ich fühle mich vielleicht noch jung an oder auch fühle mich noch jung. Von daher, zeitlos ist falsch, aber wir waren auf dem Caravan-Salon, als wir angefangen haben vor ein paar Jahren, um uns zu erkundigen. Und wir waren in Fahrzeugen drin, ich nenne jetzt keine Namen, so Gelsenkirchener Barock, Spitzenhäkeldecke auf dem Tisch, Spitzenhäkeldecken vor den Fenstern. Und wir haben gedacht, boah, das ist doch nicht schön. Und Sunlight war tatsächlich einer der wenigen, es gab auch andere, die modern, jung waren. Ich sag mal, klar, in der Preisklasse auch eher einfach. Aber das passte. Und deshalb, ich bin auch ein totaler Fan davon. Und ich habe heute noch das Fahrzeug auf dem Hof gehabt hier, weil meine Tochter damit unterwegs war und habe das eben weggefahren, habe gedacht, ja, ich bin nach wie vor sowas von zufrieden. Und da stimme ich dir zu, Sunlight macht viel und Sunlight macht ja auch viel im Sportbereich. Richtig. Und die sponsern ist ja vielleicht der falsche Begriff, aber unterstützen ja einige Snowboarder und Mountainbiker, wenn ich das, ich habe die gar nicht alle auf dem Schirm, aber so ein paar sind dabei und das ist echt ein, ja, ist cool. Also das ist so anders als die anderen Marken, die eher gefühlt auf die Rentnergeneration gehen. Ja, der Fokus liegt definitiv auf Naturverbundenheit, Outdoor-Affinität und damit verbunden natürlich auch diverse Outdoor-Sportarten. Genau. Mhm, genau. Ja, und ihr habt jetzt, also wenn ich jetzt sage, ihr, du bist ja jetzt bei Sunlight gefangen, wenn ich das richtig verstanden habe, genau. Du bist du ja jetzt zur Sunlight-Familie. dann sage ich jetzt auch ihr habt ja auch einen eigenen Podcast. Und da ein kleiner Shoutout rüber an den Jasper, der ja auch da einen Podcast macht und eigentlich sehr interessante Sachen macht. Noch gibt's nicht allzu viele Episoden. Hast du da Einblick drin oder hast du da Kontakt zu? Einblick ist übertrieben, aber ja, der Podcast läuft noch nicht so lang. Aber da tatsächlich auch der Versuch, aus unterschiedlichsten Bereichen spannende Personen ranzuziehen und sich über unterschiedliche Themen auszutauschen, die natürlich auf Camping, dem Camper-Life oder dem Van-Life basieren. Mhm. Ja, ich habe gerade, wenn ich das richtig gesehen habe, kam so eben eine neue Episode in mein Handy rein. Genau. Von daher machen wir ein bisschen Cross-Werbung hier für den Podcast. Also der Jasper ist ehemaliger Downhill-Mountainbike-Profi und YouTuber seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, 4, 5 Jahren bestimmt. Genau. Und der hostet jetzt sozusagen den Podcast Rolling Stories und schreibt dazu, er bietet mit seinen Gästen Einblick in das Alltagsleben im Van und gibt Tipps dafür. Bis jetzt war es sehr sportlastig. Also ich bin auch sehr begeistert davon und ich freue mich darüber, dass auch ihr dieses Medium nutzt. Also von daher, das passt alles zur Marke, das passt alles dahin. Und ja, das, was ihr macht, ist eigentlich noch ein Schritt weiter. Oder was du jetzt gemacht hast. Beschreib doch nochmal, du hast es ja eben nur kurz angerissen, wie dieser Mechanismus oder wie dieses Konzept aussieht, was du da jetzt umgesetzt hast im Rahmen deiner Arbeit. Vielleicht nochmal einfach versuchen, nochmal visuell eine Geschichte, also das optisch aufzuarbeiten in einem Audio-Podcast. Ich weiß, das ist sau schwer, aber ich gebe dir mal die Bühne dafür. Das kriegen wir hin. Naja, ganz, ganz grundlegend war der Gedanke, ich möchte so wenig am Fahrzeuginneren verändern wie möglich, also auch den ursprünglichen Charakter eines Freizeitmobils oder Reisemobils beibehalten. Demnach dann die Idee, eben den Tisch anzupassen. Wenn ich das so beschreiben müsste, würde ich sagen, unter der bisherigen Tischplatte findet sich eine Art Kasten. Mit Scharnieren befestigt lässt sich die Originaltischplatte eben in einem 90-Grad-Winkel öffnen. Man hat demnach eine Art L vor sich, hat unter der Originaltischplatte nochmal eine zweite Platte, die eben als Arbeitsplatz fungiert, als Bürotisch mehr oder weniger, hat damit verbunden zusätzlichen Stauraum. Aktuell im Prototyp integriert haben wir eine induktive Ladestation für Smartphones, als auch USB-Slots und SD-Karten-Slots, beispielsweise für Fotografen etc. Und natürlich einen fest integrierten, ich glaube, es ist aktuell ein 23-Zoll-Monitor, der sich natürlich mit jedem Laptop, MacBook, wie auch immer, verknüpfen lässt und so dann einen doppelten Bildschirm bietet. Genau. Also ich beschreibe das jetzt mal mit meinen Worten. Ich habe das Bild gerade hier vor Augen. Also der Sitzplatz ist im Moment auf der Bank in der Halbdinette, muss man ja jetzt sagen. Genau. Ansonsten springt mir der Axel wieder ins Kreuz, weil der Axel fährt einen Alkoven. Der hat nämlich eine echte Dinette, weil er auf beiden Seiten eine Bank hat. Da legt er besonderen Wert drauf. Schöne Grüße an Axel. Und man sitzt quasi auf der Halbdinette, also sprich mit dem Rücken zur Küche und klappt diesen Tisch quasi zum Fahrersitz hin auf. Richtig. So, und wenn ich mir den Monitor dort angucke, würde ich sagen, da passt auch noch ein größerer rein. Ja. So, rein vom Platz. Ich bin ein Freund und ich sitze jetzt hier auch vor einem 32-Zoll Bildschirm. Ich bin froh, ich meine, meine Augen sind auch nicht mehr die besten. Ich bin froh, dass ich den habe. Aber 24 Zoll oder so, das wäre schon, also das ist schon eine Größe, mit der man auch arbeiten kann, gerade wenn man das mobil macht. Ansonsten sehe ich einen Gasdruckstoßdämpfer, das heißt, das Ding fällt auch nicht einfach um und landet und schrottet den Laptop, wenn der aufgeklappt ist. Genau. Wenn ich das richtig sehe. Einfach öffnen, zum langsamen Öffnen auch und eben als Fallschutz der Tischplatte, richtig. Mhm. Sehe ich das richtig, dass ihr da oben noch eine LED-Leiste quasi integriert habt, im Dach sozusagen? Wir haben über dem Bildschirm, wenn man das so beschreiben kann, tatsächlich eine LED-Leuchte, die über Bewegungssensor als auch Touch-Sensor verfügt. Diese LED-Leuchte ist lediglich mit einem Magnet befestigt, via USB-Kabel aufladbar, heißt, die hat einen Akku. Und bei voller Ladekapazität unter Vollleistung bis zu 19 Stunden verwendbar. Also ja, reicht für ein paar Nächte. Definitiv. Genau. Ja, ist witzig. Ich habe nicht genau solche, das ist jetzt falsch. Es gab bei einem guten Discounter hier aus der Gegend gab es solche Lampen auch, die einfach quasi auch nur mit einem Magnet festgemacht werden, USB geladen werden. Und ich habe die tatsächlich hinten im Schrank, bei im T67 sind ja hinten unter den Einzelbetten diese großen Schränke und da habe ich die drin, weil diese kleinen Funzeln, die Sunlight dort verbaut, mir einfach da nicht reichen. Und das ist, sieht sehr ähnlich aus, nur ihr habt die eleganteren genommen, die sind ein bisschen schmaler, ein bisschen schöner. Voll Alu, ja, genau. Das sieht echt gut aus. Jetzt frage die ganzen Kabel, die dahin laufen, also Netzteil, Ladegerät und so weiter. Wo laufen die denn dann her? Laufen die dann irgendwie am Tisch entlang oder wie sieht das da aus? Wir haben aktuell am hinteren Teil des Tisches ein mehr oder weniger kleines Staufach. Heißt, dort können Kabel verstaut werden. Direkt unter dem Tisch auf der Unterseite der unteren Platte gibt es eine Mehrfachsteckdose, die montiert ist. Heißt, da können Netzteil für den Bildschirm, für den Laptop oder andere Peripheriegeräte angeschlossen werden. Mhm. Genau, und lediglich der Stecker der Mehrfachsteckdose führt dann nach unten und wird am Fahrzeug ganz normal eingesteckt. Ja. Das heißt, dann wäre es für die Zukunft aber auch sinnvoll, quasi, wenn man eine gute Batterie hat, den Wechselrichter mit einer Vorrangschaltung so zu bauen, dass der dann auch diese Steckdose versorgt. Richtig, direkt zu verknüpfen, genau. Ja. Ja, das wäre für mich sozusagen ein Must-Have zu sagen, wenn ich so eine Ausstattung haben will, dann möchte ich gerne die Option, oder Must-Have ist vielleicht falsch, aber dann möchte ich gerne die Option anklicken können bei einer Bestellung, wenn ihr sowas mal umsetzt, zu sagen, ich möchte das gerne direkt so verschaltet haben, dass wenn ich die Lithium-Batterie dann drin habe, die große, dass der dann auch auf diesen Steckdosen dann mit dem vernünftigen ausgerichteten Wechselrichter dann schaltet. Völlig richtig. Das wäre so. Die gängigen Monitore arbeiten alle mit 230 Volt, heißt, da ist eine direkte Spannungswandlung sicherlich von Vorteil. Ja. Ja, also vielleicht da als Tipp, aber da wage ich mich jetzt ein bisschen aufs Glatteis. Ich habe bei einem Kollegen gesehen, der hat auch so einen mobilen Monitor, der ist allerdings auch nur 17 Zoll groß, allerdings auch ein Full-HD-Monitor, der lief auf USB. Also das fand ich eigentlich auch ganz spannend, dass die nämlich auf einem USB-Kanal liefen und dann per einfach HDMI-Kabel angeschlossen war. Das war nicht so schlecht. Vielleicht eine Option. Definitiv charmant, das kann man definitiv mal aufnehmen, ja. Da gibt's bestimmt auch noch andere Lösungen. Könnte ich mir mal vorstellen, ohne jetzt Bescheid zu wissen. Bewege ich mich auf sehr dünnem Eis, ich drück's mal so. Ja, da sind wir für alle Tipps, Tricks und Möglichkeiten, ja. Definitiv dankbar. Das ist ein komplett neues Thema, auch für uns. Und es soll ja auch in gewisser Weise als Inspiration dienen. Also aus dem kann ja weitaus mehr entstehen und Leute haben andere Ideen, bringen die mit ein, bauen vielleicht selber etwas, haben vielleicht auch schon irgendeine Art Büro in ihrem Reisemobil entwickelt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Ja, also ein paar Sachen kenne ich schon. Gibt einige, Podcaster ist falsch, aber einige, die in den Medien unterwegs sind, die auch, aus der Fotografie kommen, die solche Lösungen für sich schon umgesetzt haben. Die räumen allerdings tatsächlich jedes Mal immer alles weg und hin und so weiter. Von daher ist diese Lösung, die ihr da gebaut habt, sehr, sehr, sehr charmant. Ja. Das heißt, im Moment, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war die Hauptkonzentration auf diesem Tisch, das heißt auf an der Stelle, wie sitze ich, wie kann ich das alles verstecken? Richtig. Und ist das dann abgeschlossen oder ist das abschließbar, so dass man da vielleicht nicht den direkten Zugriff hat, wenn mal so ein Langfinger meint, er müsste daran? Derzeit tatsächlich nicht, aber das sind alles so Elemente, die wir auch im Hinterkopf haben. Natürlich die Geräte sind nicht ganz günstig und Als Schutz definitiv mit aufzunehmen oder drüber nachzudenken, klar. Okay, cool. Ja, jetzt haben wir ja schon mal grob angerissen, was du da gemacht hast. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was war denn die Grundlage deiner Arbeit? Also wie bist du da hingekommen, das so zu machen, wie ihr es heute gemacht habt? Dass das noch nicht die Endausbaustufe ist, habe ich jetzt verstanden. Mhm. Aber gehen wir zurück zum Start. Wie bist du an die Sache rangegangen, um sowas zu machen? Also da steckt jetzt wahrscheinlich deine Bachelorarbeit hinter. Genau. Wie war die Vorgehensweise? Ne, ganz ursprünglich, oder die Grundlage war einfach die Veränderung der Arbeitswelt. Natürlich hat das jeder mitbekommen in den letzten knapp 2 Jahren. Die Veränderung auf Homeoffice hat viele Personen betroffen. Aber ich sehe da tatsächlich auch eine Entwicklung, die, wenn man das nach Corona bezeichnen kann, auch anhalten wird. Heißt, deutlich flexibleres Arbeiten, vielleicht auch ortsunabhängiges Arbeiten, dass das deutlich mehr kommen wird und dass da viele Unternehmen mit auf diesen Zug aufsteigen werden und das ihren Mitarbeitern anbieten. Unter dem Aspekt war dann die Überlegung, welche Personengruppen, welche Zielgruppen oder welche Branchen könnten von so einer Idee oder so einem Fahrzeug denn profitieren. Heißt, natürlich im ersten Moment, was du vorhin auch schon angesprochen hast, Außendienst- oder Vertriebsmitarbeiter, die im Jahr ihre 50, 60, 70.000 Kilometer auf der Straße verbringen, von einem Termin zum nächsten fahren, die hätten mit so einem Fahrzeug oder einem nahezu vollwertigen Arbeitsplatz natürlich einen riesen Vorteil. Ich kann dort stehen bleiben, wo es mir gefällt. Ich muss nicht mit dem Laptop auf dem Schoß hinter dem Lenkrad sitzen, sondern... Ja, das kenne ich. Ja, sondern ich kann mir vielleicht sogar noch in der Küche des Fahrzeugs kurz einen Kaffee machen und dann ganz entspannt nochmal ein paar E-Mails schreiben, telefonieren oder ein paar Daten in den Computer packen. Ja, das war so die Ausgangssituation. Und je mehr ich drüber nachgedacht habe, je mehr ich drüber geforscht habe, was ja bei der Bachelorarbeit so der Sinn der Sache ist, kamen immer mehr Ideen. Und großer Fokus war natürlich letztendlich auf diesen Außendienst- oder Vertriebsmitarbeitern. Aber ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ob das jetzt Wissenschaftler sind, die im Geologen, Biologen, die viel in der Natur unterwegs sind, Dinge analysieren und das tatsächlich dann auch direkt in Datenform in den Computer bringen müssen. Viele, viele Richtungen. Oder tatsächlich auch nur unter dem Aspekt des Employer Brandings. Ich biete meinem Mitarbeiter die Möglichkeit, ein solches Fahrzeug auszuleihen und das vielleicht auch privat zu nutzen. Mhm. Ja, das greift ja quasi schon direkt in die Firmenwagen-Philosophie bei vielen Firmen ein. Also ich sag mal, ich war jetzt bei drei großen Firmen, wo ich auch Firmenwagen bekommen habe. Bei denen sieht es halt typischerweise so aus. Es ist entweder der klassische Golf, Passat, Audi. Das sind so ja die üblichen im Moment. Genau. Darf ich ein Mini fahren? Das ist auch schön. Aber letztendlich, ich für meinen Teil, aber da bin ich vielleicht auch ja nicht der normale Mensch. Ich könnte mir vorstellen, mit so einem Kastenwagen oder auch mit, wenn wir bei Sunlight bleiben, mit aus der V-Serie, mit so einem, ich sag mal, mittleren Auto, tatsächlich den als Firmenwagen zu nutzen, um damit dann unterwegs zu sein. Also ich kann mir das total gut vorstellen. Für mich wäre das quasi gut. Und wenn ich mir die Preise angucke, die so ein Auto kostet, gut, mit dieser Zusatzausstattung wird es dann noch mal ein bisschen mehr, aber am Ende liegt so ein Auto, so ein Firmenwagen, ich sag mal, irgendwas zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Und in den Manager-Ebenen, wenn die größeren Autos dazukommen, dann wird's auch schnell mal deutlich mehr. Ja, richtig. Und ich mache jetzt kein Geheimnis draus, glaube ich, wenn wir sagen, Sunlight geht ab, 45.000 vernünftig los. Und wir haben tatsächlich, die Campervans steigen, soweit ich weiß, bei 35 im Basispreis steigen die sogar schon ein. Also da liegt man definitiv in der Preisspanne, die ein herkömmlicher Dienstwagen auch umfasst. Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Und dann wäre es eigentlich nur noch eine Kopfsache von den Chefs zu sagen, ja gut, dann ist das halt so. Dann fährt der Mitarbeiter halt so ein Auto. Gut, er braucht ein bisschen mehr Platz. Aber der kann dann halt auch arbeiten, wo er will und eventuell auch ja arbeiten, wo man will. Ich denke jetzt wieder an manche Leute, die wollen das ja gar nicht. Also manche Chefs möchten das vielleicht gar nicht. Aber da, wo die Freiheiten da sind und wo man den Mitarbeitern die Freiheiten gibt, glaube ich, ist das eine Wahnsinnsinspiration. Und wenn ich jetzt im im Grünen stehe oder irgendwo am Wasser stehe und kann dort meinen Job machen, parallel, dann ist das im Kreativbereich sowieso ein Wahnsinnszugewinn. Also das ist so meine Meinung dazu. Ja. Mag nicht auf alle zutreffen, vielleicht auch nicht auf alle Branchen, vielleicht sind da auch manche sehr konservativ, aber ich würde mich freuen. Und ganz ehrlich, ich habe deine Pressemitteilung schon weitergeleitet. Sehr gut. Ja, es mag vielleicht. Ich habe auch noch keine Antwort gehört. Es mag vielleicht im ersten Moment ein wenig absurd klingen, wenn der Mitarbeiter zum Chef gehen würde und sagt, anstatt einem Passat, ich hätte jetzt gerne ein Reisemobil, aber wenn man da ein paar Schritte weiter denkt und das mag vielleicht nicht nur der Kaufpreis oder der Preis des Fahrzeugs sein, aber im Vergleich zu einem normalen PKW allein die Wertstabilität der Reisemobile ist nicht zu vernachlässigen. Also selbst für Unternehmer kann das durchaus interessant sein. Hinzu kommt das natürlich, ist ein total guter Punkt. Ja. Hinzu kommt natürlich der Mehrwert in Form von die Gesundheit der Mitarbeiter, die Produktivität, die vielleicht in der naturnahen Umgebung noch mal ein Stück höher ist als im Büro. Ich sehe tatsächlich nur Mehrwerte. Ja, ich bin jetzt vorbelastet. Ich sag mal, ich auch. durchaus. Ist schon so ein Ding. Cool. Ich werde das mal bei uns versuchen zu konkretisieren. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, ob das fruchtet, aber die Idee ist gut. Und Wertstabilität war tatsächlich ein Punkt. Wenn ich sehe, was unsere Autos quasi an Wertverlust haben, also unsere Dienstwagen, nicht die Wohnmobile, sondern die Dienstwagen, dann muss ich sagen, das ist eklatant. Und wenn ich jetzt gucke, was mein Auto, also ich habe gerade vor einem Monat oder so, habe ich nochmal geschaut, was mein Auto, wenn ich es heute verkaufen würde, also aus dem Baujahr mit den gelaufenen Kilometern, so was die erzielen auf den gängigen Portalen, dann würde ich sagen, ich habe keinen Verlust gemacht, ich habe jetzt auch keinen Gewinn gemacht, aber ich habe die Zeit genutzt und habe kein Geld verloren. Von daher, also null Geld verloren, im Gegenteil, wahrscheinlich plus minus null, ne? Also wirklich exakt den Wert erzielen, den ich vor den paar Jahren gekauft hätte, was ich bezahlt habe vor den paar Jahren. Ja. Also das ist schon. Ja, der Trend geht wieder. Kaufmännisches Thema. Ja, der Trend im regulären Reisemobilmarkt natürlich geht weg von den Fernreisen wieder mehr hin zum sogenannten Slow Travel. Auch unter den aktuellen Bedingungen ist das ja die sicherste Reisevariante, die man haben kann. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben es letztes Jahr gemacht. Wir haben es im Lockdown letztendlich auch gemacht, dass wir mal unterwegs waren. Das sage ich jetzt nicht so ganz offiziell, aber irgendwie schon, weil wir sind ja immer wieder nach Hause gefahren abends. Aber wir waren unterwegs und wir haben uns toll bewegt und es geht alles. Und du hast keine Kontakte, wenn du es nicht willst. Das ist das Schöne. Ja. Also von daher, das passte gut. Aber das war auch schon mal ein Thema, das hatten wir hier bei uns im Podcast. Am Ende, ja, das macht Sinn und ich bin ein Freund davon und ich freue mich jetzt auch, wenn wir demnächst mal wieder wegfahren, also länger wegfahren als nur. Ja, kommen wir zurück zu deiner Arbeit. Du hast bestimmt irgendwelche Umfragen im Vorfeld gemacht, oder? Die waren zwangsläufig notwendig, ja, richtig. Ich habe über Sunlight eine Umfrage verfasst mit unterschiedlichsten Ergebnissen und meine Erwartungen weit übertroffen, wenn ich das mal so formulieren kann. Beispielsweise eine wirklich fundamentale Erkenntnis war, dass die befragten Personen und bei der Umfrage waren es tatsächlich 430 Personen, über 90% dieser Personen hätten die Bereitschaft und würden ein Reisemobil oder ein größeres Fahrzeug als Dienstwagen wählen. Also das ist hätte ich so nicht erwartet. Mhm. Und innerhalb dieser befragten Personen ist völlig egal. Wir hatten Teilnehmer aus Führungspositionen, wir hatten Mitarbeiter, wir hatten selbstständige Personen und wir hatten Personen, die auf Projektbasis arbeiten, also wirklich die ganze Bandbreite. Und da dann so einen Wert zu generieren, ist fantastisch und zeigt ja eigentlich auch die Entwicklung, die in diese Richtung geht. Mhm. Absolut. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, war das eine Studie von Sunlight? Also waren das Kunden von Sunlight oder war das ganz breit angelegt? Das war komplett eine neutrale Umfrage, die nichts mit mit Kunden oder Personen, die schon eine Camping-Affinität mitbringen. Also das war wirklich komplett neutral über unterschiedlichste Zielgruppen. Also dann hätte ich die 90% auch erwartet. Ja, nein, tatsächlich, tatsächlich nicht. Dann ist es wirklich cool. Aber die, als du gerade sagtest, 90%, habe ich gedacht, ja gut, wenn ich Wohnmobilisten frage, klar, die sind alle dabei, ne? Logisch. Ja. Aber wenn das eine neutrale Umfrage war, auch in anderen Bereichen, dann muss ich sagen, dann ist der Wert unglaublich. Ja. Gab es denn noch andere Erkenntnisse aus deiner Umfrage heraus, die interessant waren, also die noch wichtig waren für deine Arbeit? Selbstverständlich habe ich stärkeren Bezug auf die Reisemobilbranche genommen und habe einfach mal erfragt, was denn in dem Dienstwagen den größten Mehrwert darstellen würde. Jetzt, wenn man wirklich ein Wohnmobil mal vor sich hat, ob das die Küche mit Ess- und Kochgelegenheit ist, ob das die Dusche, das Bett oder die Toilette oder wirklich dann ein vollwertiger Arbeitsplatz ist. Und auch da waren wir knapp an den 90% der Umfrageteilnehmer, die dann den stärksten Mehrwert in den vollwertigen Arbeitsplatz sehen. Das und tatsächlich, wie ich vorhin erwähnt habe, auch der Punkt, ob Personen oder ob die Teilnehmer den Eindruck haben, dass eine naturnahe Umgebung auch die Produktivität während des Arbeitens fördert und stärkt und auch dort relativ eindeutig, dass das einen positiven Effekt hat. Ja, sehe ich auch so, wenn man gewohnt ist, quasi remote zu arbeiten, für viele, die jetzt quasi letztes Jahr, also in diese Welt geschmissen worden sind, ich muss jetzt von zu Hause arbeiten und ich muss mich da selbst organisieren und ich habe nicht mehr diesen Arbeitsablauf oder täglichen Ablauf, wie ich ihn sonst habe, da waren manche auch schwer belastet mit. Das muss man klar sagen. Und ich glaube, dass wenn man so reingeschmissen wird, dann wird's schwer. Wenn man aber das bewusst lebt und sagt, ich fahre jetzt ins Grüne und ich mache jetzt meinen Arbeitstag und ich nehme jetzt mal einfach meine 8 Stunden und selbst wenn ich die verteile, ich fahre jetzt erstmal eine Stunde weg, setze mich ins Grüne, mache dann 4 Stunden, mache eine Stunde Pause, mache dann nochmal 4 Stunden, dass ich dann schon eine andere Arbeitsmentalität habe, aber das muss ich wollen. Es gibt auch viele Leute und die sehe ich bei uns im beruflichen Umfeld, also auch bei Kunden als auch bei uns, wo ich die sagen, nee, ich brauche mein Büro, ich brauche meinen Zugang und so weiter und dann kann ich aber auch abschließen, wenn ich da aus der Tür gegangen bin, dann fahre ich nach Hause, dann ist Arbeit nicht mehr Arbeit. Genau. Die gibt es mit Sicherheit auch. Ich muss da wieder aus meiner Sicht sagen, ich war immer im Außendienst und ich muss sagen, diese Flexibilität, auch einfach mal zu sagen, ich mache jetzt mal eine Stunde Pause und mache mal eine Stunde was ganz anderes und mache dann aber weiter. Und wenn es abends wird, das ist mir, also mir persönlich ist das völlig egal. Ich glaube, ich arbeite sowieso mehr, als ich auf dem Plan habe, aber das spielt auch keine Rolle. Dafür nutze ich aber auch Freiräume an anderen Stellen. Und wenn man das sozusagen dann auch noch mit einer schönen Optik verbinden kann, mit anderen Eindrücken, dann glaube ich, ist das sehr fördernd. Aber wie gesagt, das gehört für mich in das Thema, wenn man das will. Und ich glaube, nicht jeder will das. Ja. Aber gut, nicht jeder kauft sich auch so ein Auto dann. Richtig. Oder möchte so ein Auto haben. Völlig legitim. Wobei auch da natürlich die Nähe von Arbeit und Freizeit ist in so einem Fahrzeug relativ nah beieinander. Dadurch kann das auch verschwimmen. Aber das Schöne an diesem Tisch ist, man kann wie so eine Art Ritual entwickeln. Durch diesen Klappmechanismus habe ich ja so das Gefühl, ich klappe den Tisch auf und ich bin bereit zu arbeiten oder jetzt kann ich arbeiten. Und genau umgekehrt ist es so, ich klappe den Tisch zu und ich habe Feierabend und kann mein Wohnmobil der Freizeit widmen und kann es in Freizeithinsicht genießen. Also vergleichbar mit dem, ich gehe jetzt aus der Tür raus und verlasse das Gelände. Richtig. Ja, das stimmt. Ja, und was ich dann auch noch sehe, ist, wenn man viel unterwegs ist, also bei mir war es jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, dass ich viel übernachtet habe, weil mein Vertriebsgebiet war halt hier relativ lokal. Das heißt, ich hatte auch immer meistens die Chance, abends nach Hause zu kommen. Aber selbst wenn ich jetzt mal Vertriebler sehe, die viel rumreisen, also die machen jetzt eine Woche Norddeutschland. Die sind heute in Hamburg, morgen in Hannover, dann fahren sie nach Berlin und dann vielleicht nochmal nach Kiel hoch, was jetzt Blödsinn ist von Natur her, aber die müssen auch jedes Mal ein Hotel haben und so weiter. Klar, man muss sich anders organisieren. Man müsste sich Stellplätze suchen oder Campingplätze suchen oder auch, ich sag mal, bei den Firmen fragen, kann ich bei euch auf dem Hof stehen? Das ist ein bisschen Aufwand, der vielleicht ein bisschen anders ist, als über irgendein Hotelbuchungssystem mal eben drei Klicks zu machen. Aber ich glaube, das sind auch Kosten, die man sparen kann. So eine Hotelübernachtung. Was kostet die? 80 bis 100 Euro mindestens, wenn man jetzt mal, ich sag mal, im Einsteigerhotel. Sicherlich. In den preiswerten Hotels arbeiten. Mit Sicherheit. Sagen wir mal 80 Euro und ein Stellplatz, selbst ein guter Campingplatz, kostet die Nacht mit einer Person, ich sag jetzt mal 30. So, da. Nee, ich glaube, der Punkt ist aber auch, selbstverständlich gibt es sicherlich genügend Menschen, die auch dieses Hotelleben gerne haben und von Hotel zu Hotel reisen und das wirklich genießen. Auf der anderen Seite gibt es aber sicherlich auch genügend. Man wird ja auch so ein bisschen bemuttert, ist vielleicht das falsche Wort, aber ja. Ja, es wird sich um einen gekümmert, genau. In den Hotels, ne? Genau. Auf der anderen Seite, glaube ich, aber gibt es genügend Personen, die auch ihr Zuhause gerne bei sich hätten. Und das Gefühl habe ich natürlich in so einem Fahrzeug, wenn ich das eigentlich nahezu immer nutze, umso mehr. Heißt, ich habe mein Zuhause oder das Gefühl von zu Hause immer bei mir. Ja, das kann ich voll bestätigen. Das habe ich auf jedem Urlaub, auf jeder Reise. Ja, das ist so. Am Anfang war das noch nicht so, da war das alles neu und aufregend und so, klar. Aber das spielt sich ein und am Ende, ich sage ganz ehrlich, wenn ich das Auto jetzt hole und wir laden das Wasser rein und fahren los, das ist quasi ab der ersten Minute ist das zu Hause und trotzdem Urlaub. Und dieses Gefühl, klar, ändert sich dann, wenn man jetzt arbeitet. Das muss man vielleicht auch sagen. In dem Moment, wo ich dann das Ding zum Arbeiten benutze, wird das Mindset dann doch auch Arbeit sein, weil man ja auch den Weg transferieren muss. Man ist auch vielleicht nicht ganz so schnell mit dem Auto wie mit einem Pkw. Mhm. Auf der anderen Seite, dieses Entschleunigen hilft vielleicht auch, das ein oder andere Telefongespräch in Ruhe zu führen und nicht bei 180. Also ich sehe auch Vorteile. Ja, auch entspannter beim Kunden anzukommen. Vielleicht auch dann weniger Risiken eines Unfalls einzugehen, weil ich mit 180 auf der linken Spur zum nächsten Termin fahren muss. Mhm. Ja gut, da gilt es natürlich dann eine vernünftige Planung zu haben, dass man weiß, man hat genug Zeit und so weiter. Aber das gilt bei den anderen Terminen letztendlich auch. Klar. Nur ist ja auch wie immer, Planungen halten nur so lange, bis der nächste Störfall kommt. Dann hängt man doch meistens hinterher. Ja. Ja, und wenn dann noch eine private Nutzung eines Dienstwagens im Vertrag steht, dann kann ich das Ding auch privat nutzen. Ich glaube, das ist schon Gold wert. Ja, also du reißt bei mir offene Türen ein. Danke. Sehr gerne. Ja, das ist, wie gesagt, aktuell nur eine Studie. Ich glaube, da gibt es noch viele Punkte, die man betrachten muss, die man noch anpassen muss, ob das ja das Thema Ergonomie sowohl am Arbeitsplatz als auch in so einem Fahrzeug ist wichtig. Das muss man betrachten. Also ich glaube, da sind tatsächlich noch ein paar Baustellen. Aber das ist ganz logisch. Ja, ich habe mir mal ein paar Stichworte gemacht, bin jetzt nur bei dir wenig im Thema, weil wir haben ja gerade erst angefangen, über das Thema zu reden. Wenn ich diesen Tisch sehe, würde ich sagen, also, ja, das klingt jetzt blöd. Ich will dir gar nichts sozusagen rüberschmeißen, aber ich hätte ihn gedreht. Ich hätte ihn auf den Pilotensitz gesetzt. Das ist tatsächlich. Also auf den Drehbahn. Ja, das ist tatsächlich auch der nächste Schritt, den ich versuchen möchte umzusetzen, den Tischfuß oder die Tischplatte um 180 Grad drehbar zu gestalten, um die Möglichkeit zu geben, entweder aus der Halbdinette oder vom Fahrersitz aus zu arbeiten. Und selbstverständlich, noch besser. Vom Fahrersitz aus, die Ergonomie ist nochmal ein ganzes Stück besser. Muss man einfach so sagen. Auf jeden Fall. Gut. Also sehe aber, dass ihr da drüber nachdenkt oder du darüber nachdenkst. Das ist gut. Da bin ich dabei. Wie wollt ihr das denn machen? Oder ich sag mal, andere Frage. Jetzt habe ich eine Menge Equipment dabei. Wenn ich jetzt ein Fotograf bin zum Beispiel oder auch nur ein Vertriebler und habe jetzt einen Laptop dabei, der ist ja quasi Tag und Nacht in diesem Auto. Oder wenn ich ihn beim Kunden mit habe, dann habe ich ihn halt beim Kunden mit. Aber im Prinzip ist der im Auto, also auch nachts. Und wenn ich dann mal gerade doch essen gehe, habe ich nicht unbedingt Lust, den Laptop immer mitzunehmen. Für mich wäre wichtig, das Ding so sicher zu lagern, dass selbst wenn mal einer reinkommt und sagt, das ist so ein Geschäftsreisender, der hat bestimmt einen Laptop da drin, den kann ich gebrauchen, dass der so sicher ist, dass er zumindest nicht entwendet werden kann. Wie sehen denn da eure Planungen? Also, safe, sichere Aufbewahrung. Genau, einfach. Hardware. Ja, ein kleiner Tresor, ein kleiner Safe, der irgendwo im Fahrzeug verbaut werden kann, ist ja tatsächlich in der Reisemobilbranche auch nichts Neues. Also das gibt es ja in unterschiedlichster Art und Weise. Muss vom Format wahrscheinlich einfach angepasst werden, damit ein Laptop oder sonstiges Equipment hineinpasst. Aber ich glaube, das ist die einfachste und beste Möglichkeit dahingehend. Ja. Ja, und dann, ich sag mal, Ladesysteme ist natürlich noch interessant. Also Ladesysteme in Form von Geräteladen. Nicht jeder hat jetzt ein MacBook, der mit der USB-C geladen wird, sondern dann gibt es natürlich auch andere Geräte. Ich gucke jetzt gerade mal hier auf meinen Rechner runter, der wird mit 19 Volt geladen. Mhm. Ist natürlich jetzt ein Format, was im Reisemobil nicht üblich ist. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt auf den Wechselrichter gehen, aus den 12 230 machen, dann wieder 19 runter. Wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, da müsste man, wenn ich sowas professionell mache, in Zukunft eine Lösung für sinnvoll erstellen. Ob das jetzt ihr macht oder ob das der Zubehörhandel dann macht, das ist egal. Aber das wäre mir zum Beispiel wichtig, dass ich dann irgendwo ein Ladegerät habe oder ein Kabel tatsächlich habe in dem Tisch, wo ich meinen Laptop auch mit den 19 Volt einfach mal lege. Sowas in der Richtung. Würde mir jetzt noch gut tun, sag ich mal. Ja, aktuell mit dem Prototyp sind wir über den herkömmlichen Spannungswandler gegangen. Für eine professionelle Variante macht es aber definitiv Sinn, von der zweiten Aufbaubatterie dann direkt schon die Möglichkeit zu geben. Ja. Ist natürlich dann auch wieder sehr individuell, weil ich habe jetzt vielleicht 19 Volt und andere haben 23. Ich habe keine Ahnung, die Zahlen jetzt stimmen, aber andere haben halt andere Voltzahlen. Das heißt, das könnte sein, dass das dann fast ohne Boden wird. Das müsste man machen. Ja, aber tatsächlich die Spannung ist definitiv ein Thema, die man darf. Also das gerade bei den Geräten spielt eine große Rolle. Ja. Wir haben jetzt gerade Tonstörungen gehabt. Weiß nicht, hast du die auch gehört? Bei mir war es alles in Ordnung soweit. Okay, dann machen wir einfach weiter. Vielleicht war das jetzt nur auf meiner Seite. Ging gerade so ein Auf und Ab. Okay. Ja, und ich sag mal, es gibt ja auch Lösungen, um LTE vernünftig ins Fahrzeug zu bringen mit einer Antenne oben drauf und solche Sachen. Das ist ja alles nichts Neues. Das kennt man in der Reisemobilbranche. Ja, ich denke mal, da in die Richtung muss man dann auch nochmal, ich sag mal, in die Zukunft denken. Ja. Ein Kollege, dem ich das den LinkedIn-Post, den ihr gemacht habt, quasi direkt mal weitergeleitet habe, beziehungsweise ich habe ihn ja geteilt und er hat ihn dann gesehen, der fragte direkt, ja, wenn es das mit 3 Monitoren geben würde, dann würde er sofort zuschlagen. Dominik, schöne Grüße an dich. Ich weiß, dass du den Podcast hörst. Viel Spaß. 3 Monitore, auch das kriegen wir vielleicht irgendwie. Das ist natürlich dann die Königsklasse der Individuallösungen. Aber ich bin mir sicher, also ich persönlich habe noch nicht drüber nachgedacht, weil ich glaube, das ist natürlich auch ein geringer Teil, der 3 Monitore nutzt. Aber möglicherweise gibt es da auch Lösungen für. Muss ich aber zugeben, habe ich mich bis dato noch nicht mit beschäftigt. Nein, ist auch, ich glaube, er ist da auch, was seinen Arbeitsplatz angeht, anders als andere. Das ist aber auch okay so. das war der Kommentar, der kam. Den fand ich super gut. Sehr gut. Ja, und am Ende kann man das Ding ja sogar als Besprechungsraum auch für den Kunden nehmen. Ne? Also wenn der Kunde sagt, auf irgendeiner Baustelle, ich nenne es jetzt mal Baustelle im Feld oder was weiß ich wo, dann könnte man auch sagen, okay, komm, lass uns reinsetzen, ich koche einen Kaffee, wir setzen uns da hin, klappen den Tisch runter und diskutieren, verhandeln oder sonst irgendwas da drin. Also auch das ist ja denkbar. Ja, der Architekt oder Bauleiter an der Baustelle kann mit den, mit den Bauherren, wie auch immer, nochmal über die Pläne gehen. Klar. Also ich glaube, da sind viele Möglichkeiten, die nach und nach auftauchen, die man so im ersten Moment noch gar nicht bedacht hat. Ja, das sehe ich auch so. Ja, wo geht's in Zukunft hin? Also wie macht ihr jetzt weiter? Also was sind die nächsten Schritte bei euch? Das ist jetzt so vielleicht abschließend noch die, die große Frage. Also jetzt haben wir den Prototypen. Wir haben ein paar Bilder, die können wir zeigen. Ich würde es gerne mal anfassen irgendwann, sicherlich. Aber wie geht es jetzt bei euch weiter? Also was machst du jetzt in Zukunft mit diesem Projekt? Ja, also wie gesagt, die komplette Veröffentlichung hat gestern stattgefunden. Das Feedback, das wir bis jetzt erhalten haben, ist phänomenal. Die Fragen von, was kostet der Tisch, wo kann ich ihn kaufen, wann bekomme ich ihn, häufen sich. Gibt es ihn als Option zum Nachrüsten von T67, stelle ich mal in den Raum. Richtig, genau das. Tatsächlich, wir bei Sunlight arbeiten mit Hochdruck daran, das Ganze mit der Konstruktion weiterzuentwickeln und eben zu versuchen, daraus ein marktfähiges Produkt zu schaffen. Ob uns das Ganze wirklich gelingt, das kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Da sind wir gerade noch dabei. Deshalb ist es aktuell immer noch als Studie definiert. Aber der Wunsch wäre natürlich da, dass wir da auch ein wirkliches Produkt daraus generieren, nachdem wir jetzt sehen, das würde einen riesen Mehrwert für viele Menschen bringen. Also da sind wir dabei und ja, wer weiß, ob wir vielleicht in ein paar Monaten damit dann was anbieten können. Das wäre cool. Frage jetzt noch, plant ihr Richtung Kastenwagen oder ist es egal, wer aus der Modellpalette da sozusagen die Basis sein wird? Das ist eben das Thema der Konstruktion. Die Tischgrößen in den verschiedenen Fahrzeugmodellen unterscheiden sich natürlich. Da müssen wir einfach eine Lösung finden, die entweder variabel für die verschiedenen Tischgrößen umgesetzt werden kann oder dass die Grundidee des Prototypen eben angepasst werden muss. Also das ist tatsächlich so die größte Herausforderung, aber da sind wir dran. Ja, weil das sehe ich nämlich jetzt, wenn einer sagt, boah, das ist da, ja, der eine möchte vielleicht den Kastenwagen haben, der andere möchte vielleicht das Power-Modell haben. Also das wäre so mein Ding wahrscheinlich. Und der Nächste möchte halt vielleicht doch das große Mobil haben, weil er sagt, naja, ich bin selbstständig, ich will da drin dann auch quasi die paar Wochen dann leben, wenn ich dann unterwegs bin. Naja, ja. Ich bin gespannt, was ihr da macht. Sehr gespannt. Das bin ich auch. Also es ist waren spannende Monate in jeder Hinsicht. Das Ergebnis ist super, also auch in jeder Form vom Endprodukt des Prototypen über das Feedback unterschiedlichster Personen. Also ich hoffe stark, dass daraus noch ein wirklich tolles Produkt wird. Ja, warten wir es mal ab. Ja, und ich wünsche dir, dass das tatsächlich ein Produkt wird, was man dann auch wirklich anfassen kann, was man vielleicht sogar, was eine Bestellnummer kriegt, drückt man schon aus. Weil das ist ja für so eine Bachelorarbeit, sagen wir mal, die Königsklasse, wenn man aus einer Idee etwas bildet, was am Ende vielleicht auch ganz vielen Leuten hilft und das und Nutzen bringt auf die Straße. In dem Fall so im wahrsten Sinn des Wortes, auf die Straße bringt das Produkt. Genau. Ja, Fabian, vielen, vielen Dank für deine Insights an der Stelle. Das war spannend und du hast mich angefixt. Ich glaube, das hast du gemerkt. Denke, dass wir auch mit den Informationen eine Menge andere Leute zumindest ans Nachdenken gebracht haben. Ob ich meinen Chef dazu kriege, das werden wir sehen. Ich habe mindestens zwei Kollegen, die den Podcast hören, drei eigentlich, davon sind zwei im Außendienst, wo wir jetzt vielleicht als Allianz mal in Richtung unserer Chefs gehen können. Ich glaube, die Skeptiker in diesem Fall überzeugt man am einfachsten mit dem Ausprobieren. Ja klar, na klar. Aber das habe ich ja schon gemacht. Also das geht ja auch. Ich meine, ich brauche jetzt, um arbeiten zu können, brauche ich persönlich jetzt nicht den Tisch. Der macht es vielleicht einfacher, der macht es schöner, der macht es alles eleganter. Das macht schon Sinn. Aber ich habe da drin auch schon gearbeitet. Tatsächlich, das funktioniert. Das geht. Man kann sich da hinsetzen. Man muss halt gucken, dass man die Ruhe hat und nicht abgelenkt wird und die Zeiten sich entsprechend nutzt und in seinen Freiheitsmöglichkeiten, die man hat, das zieht und die entsprechenden Konsequenz auch hat im Arbeitsstil, zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und ich mache jetzt mal konsequent meine Zeit dort. Das funktioniert. Das geht gut. Also von daher, der Weg ist der richtige. Und wie hast du es so schön geschrieben? Wenn New Work zum New Normal wird. Genau. Das ist ein sehr schönes Schlagwort. Und gefällt mir. Ja, an der Stelle, ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank im Namen von mir und von den Hörern, dass du Zeit hattest, an einem Freitagabend spät noch dich um deine Firma zu kümmern oder um die Firma zu kümmern und noch Frage und Antwort zu stehen. Und danke für die tollen Optionen, die wir vielleicht in Zukunft haben werden. Ich gehe mal davon aus, dass andere Hersteller auch auf diesen Zug in irgendeiner Form aufspringen. Da warten wir mal ab, ob da was kommt, ja. Auch von meiner Seite vielen Dank, hat mir tierisch Spaß gemacht. Und ich bin sicher, wir hören mal wieder voneinander. Ja, davon gehe ich aus. Ich verfolge euch und ich denke, mindestens auf den LinkedIn in Business-Kontakten oder so, wenn wir Kontakt haben. Vielleicht auch mal persönlich. Das würde mich mal freuen, wenn wir uns mal treffen. Ja, cool. Ebenfalls. Fabian. Super. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Dann sage ich mal tschüss, vielen Dank und Grüße ans Team, baut weiter, macht tolle Ideen raus und bis demnächst. Ne? Danke. Danke, ciao. Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.